Familien groß geworden, wo die Mädchen reihenweise mitunter in die Psychiatrie gezwungen worden sind, wenn sie nicht so funktioniert haben, wie es sollte. Da war so ein Jürgen Mies vor allem daran beteiligt, der Kontakte zu Psychiatrien hatte. Mitunter kam ich dann in eine WG, Leben lernen e.V., da hat Gabi Fischer gearbeitet. Die hat die Frauen ja dazu ermuntert, Drogen zu nehmen und sie alle so ein bisschen zusammengezwängt, damit sie gemeinsam in eine Kneipe gehen, Geisterbahn, heute Queen's Pub, wo Zuhälter waren, die mich unter Drogen gesetzt haben, wo ich dann mich nicht mehr daran erinnern kann, was passiert ist, wo ich dann denke, ich wurde auf den Strich geschickt und von mehreren Männern vergewaltigt. Daraufhin habe ich eine Macke bekommen. Diese Gabi Fischer, die hat mich dann praktisch in die Psychiatrie geprügelt, meinte, ich würde durchdrehen. Der mich mitunter unter Drogen gesetzt hat, hieß Raphael Wolfram aus Berlin. Irgendwie kam ich da raus, bin nach Subice in Polen, habe in eine Kneipe mit ein paar Leuten Schlägerei angefangen. Die Polizei hat mich abgeführt in Subice. Die haben mich wieder unter Drogen gesetzt. 2 Tage lang kann ich mich an gar nichts mehr erinnern. Ich vermute, dass da genauso Prostitution, Menschenhandel mit mir stattgefunden hat. Dann kam ich in Obdachlosigkeit, dann kam ich in die Psychiatrie. Dort wurde mir die Diagnose Schizophrenie gegeben. Man sagte, ich hätte mir alles eingebildet und ich sei krank. Und dann kam Bluttests und was weiß ich und eine Betreuung. Ich war im Bundeswehrkrankenhaus, dort wurde ich auch mit Tabletten zugestopft. Es hat mir nie eine zugehört. Man hat immer nur gesagt, du bist schwer krank, unheilbar krank, für immer krank, ganz doll krank, schlimmer geht's nicht. Ich habe eine Betreuerin bekommen, eine gerichtliche, Katrin Ertelt aus Berlin. Die hat mir alles abgenommen, praktisch. Betreuungsrecht, Unterkunft, Rechnungen, Amtssachen. Ich habe keine Post mehr bekommen, die hat sich um alles gekümmert. Auf einmal kam die Polizei, die wollten mich in den Knast stecken für 3 Wochen, weil ich eine Taxifahrt nicht bezahlt habe, obwohl die Post die Betreuerin bekommen habe. Das heißt, durch sie kam ich dann auch noch schön in den Knast. Eine Entschuldigung habe ich nie von der bekommen, habe dann eine nächste Betreuerin bekommen, Anke Buda. Die hat sich gar nicht für den Frauenhandel interessiert, aber wenn mir stattgefunden hat, war immer zugestopft mit Pillen, die meinte nur, ich hätte es gut. Eigentlich glaube ich selbst, dass mein Bruder, der bei den Hells Angels ist, der erniedrigt mich nämlich ständig, der beschimpft mich, ist eigentlich froh, wenn ich mich erhängen würde. Meine Schwester empfiehlt mir ständig die Psychiatrie. Andreas Gregor von Bundeswehrkrankenhaus ist Therapeut heute, meint, ich bin super krank, müsste 6 Jahre Therapie machen. Mein behandelnder Arzt ist Georg Luspinski, meint, ich bin super krank, müsste Therapie machen, Tabletten schlucken. Zurzeit habe ich einen Vermieter, der ist Rechtsanwalt Volkmar Görtler, gekündigt, weil sich Angelika Brockmüller beschwert hat, ich würde zu laut laufen, es würde stinken, sie rufen wegen jenem Blödsinn die Polizei. Ich habe einen Freund gehabt, heute Grabarek, der hat mich geschlagen, ich habe das Gefühl, das war mit Absicht. Die Polizei stürmte meine Wohnung und drohte mir wieder mit der Psychiatrie. So, jetzt habe ich die Wohnung verloren, bald steht eine Räumungsklage an und ich habe das Gefühl, diese Scheiße nimmt kein Ende. Hallo? Ja, Sie erzählten schon mal von der Räumungsklage beim letzten Mal. Genau, aber da habe ich gar keinen Namen genannt und mir war es wichtig, die Namen zu nennen. Weil haben, ich das Gefühl habe, dass sie einen in den Selbstmord treiben wollen. Haben Sie denn jetzt die Gutachten bekommen? Nein, ich habe die Gutachten noch nicht mehr beantragt. Ich bin so beschäftigt mit Wohnungssuche. Aber da steht auch nur Schwachsinn drin. Da steht nichts, dass ich irgendwann mal Opfer war oder schlecht behandelt worden bin, dass ich mit Pillen zugeschopft worden bin, ohne mir zuzuhören. Das ist Quatsch, was da drin steht. Da steht nichts Vernünftiges drin, nur krank, krank, krank. Da steht Blödsinn drin. Ich kenne so einen Quatsch. Ja. Was kann ich jetzt tun? Haben Sie den Namen jetzt aufgenommen? Nehmen Sie das auf Band auf? Es ist alles aufgezeichnet. Oh. Aber allein wegen einer kleinen Sache wie Lärm oder sowas kann man nicht so einfach eine Kündigung durchsetzen. Das Doofe ist, dass die Leute hier mich im Haus echt mobben. Sobald ich Radio anmache, zack, wird geklingelt bei mir. Zu laut. Ich knall die Türen zu laut. Ich knall alles ist denen, Laufen ist denen zu laut. Hier ist einfach alles zu laut. Und ich kann mich dagegen nicht wehren, weil ich flippe unter solchen Mobbing und Umständen total aus. Und werde dann auch laut, ja? Ich weiß nicht, was eigentlich. Ich will auch hier gar nicht wohnen, weil die mich alle mobben. Die hassen mich. Die rufen wegen jeden Scheiß die Polizei. Die grüßen mich nicht. Die gucken mich an, als weiß ich. Mein Freund hat übrigens ist abgehauen, nachdem er mich geschlagen hat. Hat meinen Schlüssel mitgenommen. Die Scheibe ist eingeschlagen. Ich komme nicht am Briefkasten. Komme nur über den Balkon in mein Haus. Richtig schön. Ich habe voll viel Schulden. Ich kann die Scheibe nicht bezahlen, ich kann die Schlüssel nicht auswechseln, ich komme an meine Schlüssel nicht ran. Was für Schlüssel? Meine Wohnungsschlüssel, Briefkastenschlüssel, Kellerschlüssel, Hauseingangsschlüssel. Mein Freund hat meine Schlüssel mitgenommen, meine Monatskarte, mein Geld, ja, letztendlich um zu erpressen, dass ich wahrscheinlich da wieder zurückfahre. Der tut einen auch lieb, wobei ich das Gefühl habe, der ist hier, um mich fertig zu machen. Weil ich einfach zu viel weiß. Und seine ganze Familie ist kriminell. Die sitzen alle im Knast, weil es Auftragsschläger der Mafia sind. Oder organisierten Verbrechen oder was weiß ich. Die kommen da aus Polen, da kriegen sie von irgendeinem Zuhälter oder einem Drogendealer den Auftrag, jemanden zusammenzuschlagen. Und dann gehen die los und schlagen jemanden zusammen. Und ich denke, das war beabsichtigt, dass er auch mich schlägt. Wer sind diese Leute? Mein Bruder ruft mich an, der ist wahrscheinlich bei den Hells Angels irgendwie und brüllt mich an, denn der macht mich fertig. Jedes Mal, das artet immer so aus. Also ich denke irgendwie, dass es darum geht, dass ich singe, dass ich einfach die Namen preisgebe. Thorsten Schwand hat da auch noch mitgemacht, das war ein Ex-Freund von mir, der will heute bei den Hells Angels mitmachen. Die sind ja da komplett in Kriminalität verwickelt, von Diebstählen, Frauenhandel, Drogen, ist die ganze Palette durch. Und die machen einen psychisch fertig, die tun dann auch noch sagen, du bist krank, wir haben gar nichts damit zu tun, wir haben dich nicht fertig gemacht, wir haben dich nicht vergewaltigt, nicht unter Drogen gesetzt, wir sind nur ganz lieb, du bist krank. Das ist alles, was die sagen. Obwohl sie alle komplett miteinander verstrickt sind. Die Reihe durch. Sie hatten eben von der Familie gesprochen. Die Familie ist kriminell? Na, ich vermute, dass mein Bruder, der hat auf jeden Fall Kontakte zu Hells Angels. Und da er irgendwie, ja, also ich habe das Gefühl mal gehabt, hat mir jemanden auf den Hals geschickt, der mich vergewaltigen sollte. Und heute sitzt er mit denen in der Wohnung und trinkt Bier und der Typ verfolgt mich. Ich habe das Gefühl, der macht da mit, ja. Der sitzt auch immer mit irgendwelchen Ex-Zuhältern, hat seine Ex bedroht mit Mord, tut sich aber hin, als wenn er es nie getan hätte. Er stellt sich immer als Opfer dar, aber letztendlich war ich auch mal bei denen und er meint ja auch so, von wegen, du kennst mich eigentlich gar nicht. Der hat mich auf den Tisch geworfen, meinte, ich möchte von ihm vergewaltigt werden. Meine Schwester an die Wand geschmissen an ihrer Hochzeit. Voll der Soziopath. Ich kann ihn nicht einmal einschätzen, was der mit wem der wo zu tun hat. Ich weiß, der hat das mal mit Hells Angels zu tun. Aber wirklich wissen, ja, da kommt noch keiner und sagt, ich wünsche dir die Beste am Hals. Direkt ins Gesicht würde noch keiner sagen, ich treibe dich in den Ruin. Sie sollten sich um den Schlüssel bemühen. Sie sollten sich um die Schlüssel bemühen. Da können Sie doch. Ich habe ihn angeschrieben, er gibt es mir einfach nicht wieder. Er tut ein auf, oh, ich liebe dich, ich habe dich nie geschlagen. Hallo. So nett. Ja? Dann müssen Sie eben da mit Polizei und Gericht vorgehen. Die brauchen normalerweise bloß zur Polizei. Er ist in Polen. Die deutsche Polizei spielt mit Polen nicht gemeinsam. Ja, dann müssen Sie das schriftlich einreichen. Bei der polnischen Polizei oder wo? Na, hier in Deutschland. Und dann schreibt ihr nach Polen und polnische Polizei holt den Schlüssel persönlich ab oder wie? Bis ich den Schlüssel wieder habe, vergehen 3 Monate. Ja, wo ist denn der Schlüssel jetzt örtlich? In Polen. In Polen, in der Stadt namens, wie heißt das Dorf? Ja, dann an die polnische Polizei. Wie bitte? Dann müssen Sie an die polnische Polizei wenden. Wo sind Sie denn jetzt überhaupt? Ich bin in Berlin. Und die sagten, Sie kommen nicht in die Wohnung? Ich komme in die Wohnung, aber nur über Balkon. Ich steige die Leiter hoch. Mein Balkon ist Tag ein, Tag aus offen. Aha. Aber vielleicht hat der Vermieter einen Nachschlüssel. Der brüllt mich an, der will mich aus der Wohnung haben. Der brüllt mich nur an. Können Sie denn das Schloss aufmachen und rausnehmen? Ich habe kein Geld, um mir ein neues Schloss zu holen. Und selbst wenn ich meine Wohnungsschloss auswechsel, komme ich ja nicht in die Eingangstür rein zum Treppenhaus. Und selbst wenn, ich habe kein Geld. Ich wurde noch bestohlen, mein Ausweis ist weg, meine Kreditkarte ist weg, meine Versicherungskarte, Geld weg. Komplettes Portemonnaie mit allen Sachen, die da drin gewesen sind. Visitenkarten. Hatte das Gefühl, das war noch geplant, ja? Ich werde hier ständig angegriffen von Leuten. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Ja, das ist manchmal so, wenn man irgendwann mal Kontakte ins kriminelle Milieu gehabt hat. Ja. Dann wird man die nicht mehr los, oder wie? Dann endet diese Hölle niemals, oder wie? Letztens war die Polizei, mein Freund hat mich geschlagen. Ich habe seine Tasche auf den Flur geworfen und meinte, raus, ich lasse mich hier nicht schlagen. Und dann haben die Polizei gerufen, die Polizei stürmte die Wohnung. Ich habe gefragt, haben sie überhaupt Eintrittsrecht? Sie dürfen eigentlich nicht in der Wohnung. Doch, der hat mich reingedrängt, hat mich zur Seite geschoben. Ich bin zusammengebrochen in der Ecke, habe geheult. Mein Freund hat mich ja gerade geschlagen. Und die meinten, ey, pass auf, du kommst sonst in die Psychiatrie. Und weil ich nichts gesagt habe, haben sie noch gesagt, ich sei... Wie? Sie kooperiert nicht. Die sahen aus wie korrupte Bullen. Und ich kenne einige korrupte Bullen. Immerhin wurde ich von denen missbraucht in Polen. Und in Berlin passiert genau dasselbe. Ich wurde auf der Straße zusammengeschlagen. Mein Blut, überall war Blut, ja. Ich bin fast gestorben. Und die Polizei drückt mir eine Strafe auf. Wie geht man denn mit Opfer um? Normalerweise wäre ein Krankenhaus gar nicht mal so schlecht. Jetzt erzählen Sie mal genau, was in Polen passiert ist. Sie sagten, die Polizei hätte Sie da überfallen? Na, ich habe mich geschlagen. Ich kann mich kaum daran erinnern, aber ich habe mich geschlagen. Und dann kam die Polizei und die haben mich abgeführt. Dann haben sie mich in eine Zelle gesperrt und auf mich eingetreten, eingeschlagen. Dann haben die gesagt, wir müssen zum Arzt, es müssen Bluttests gemacht werden. Daraufhin sagten die spritzen mir jetzt ein Medikament, das macht mein ich war alkoholisiert, das würde mich wieder nüchtern machen. Ich kippte von Stuhl, 2 Tage war ich weg. Ich kann mich an 1-2 Bilder erinnern, von Missbrauch und von ne Schlägerei. Mehr nicht. 2 Tage lang war ich vollgespritzt. Mit irgendwelchen K.O.-Tropfen, keine Ahnung. Die Polizei hat Sie getreten und geschlagen? Ja. Das ist auch nochmal so eine Grenzstadt, Subice heißt die. Damals war es ganz groß Korruption bei der Polizei. Heute ist es eigentlich immer noch, die gehen reihenweise auf die Straße und angeln sich Mädchen, die sie dann vergewaltigen. Das ist völlig, damals war es Normalität, da wurden Bullen bestochen. Da ging Koks durch die Reihe, da ging Diebesgut, alles. Also du brauchtest nur die Polizei zu bestechen und die ließen dich durch mit LKW, mit Schiff, mit was weiß ich. Das ist richtig korrupt in Polen, aber richtig schlimm. Die sind in alle Geschäfte da verwickelt gewesen, zumindest zu damaliger Zeit. Das ging so bis 2000, wie es heute aussieht. Jeder sagt irgendwie, einer hat von den anderen Angst und es seien noch kleine Gruppen, die daran beteiligt sind. Wie es ist, weiß ich nicht. Ich habe es damals erlebt, dass ich dachte, die sind alle korrupt, also alle bestechlich. Manche finden es witzig, die machen nur ganz kleine Geschäfte, darauf so einen Hunderter reinzudrücken, wie damals, wo man sagte, im Verkehr bist du eine Straftat eingegangen, zu schnelles Fahren. Dann hast du denen mal irgendwie einen Hunderter rübergereicht, dann haben sie dich weitergefahren. Das ist kleine Korruption, aber da findet Korruption einen Riesenstil statt. Da sind Polizisten, die machen da komplett mit, die haben Puff, die haben Kokain, die hat alles. Da gibt es Filme drüber, ganz Psyll oder weiß nicht, jetzt nicht, wie die alle heißen, ja. Also es gibt Filme über die Korruption in Polen. Kennen Sie denn selbst solche Fälle, wo jemand mit Diebesgut oder sonst wie gehandelt hat und die Polizei bestochen hat? Nein. Ich kenne ein paar Diebe, die Freunde, die Familie von meinem Freund, das sind Diebe. Die klauen ganz europaweit. Aber die machen nicht nur das, die machen alles. Also Drogenschmuggel und irgendwie in Frauengeschäfte sind die auch noch irgendwie verwickelt. Soweit ich weiß, haben die irgendwas mit Drogen zu tun. Die Auftragsschläger sind das. Und Diebe. Die nehmen Drogen, soweit ich auch weiß. Genau habe ich da nicht Einblick bekommen, aber ich habe das Gefühl, dass mein Bruder daran beteiligt ist, dass ich mit diesem Mann zusammengekommen bin. Weil dieser Mann wusste von vornherein Dinge, die eigentlich gar keiner über mich wissen konnte. Und hat sich praktisch in mein Leben geschlichen. Der war immer ganz lieb, ganz nett. Ein auf große Liebe, 31. Dezember dieses Jahres ging die Jalousie runter und dann fing die Hölle an. Was genau passiert ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass mein Bruder irgendwann mal immer zu ihm sagte, scherzhaft, die ist zu schlau, schlag die zusammen. Aber mein Bruder verpackt gerne so eine Sachen als Witz, ja, aber der hat selber früher Frauenhandel begangen, der hat seine Frauen, seine Freundinnen für ein paar Mark verkauft für eine Schachtel, ja. Der hat bei einer Hammerbande mitgemacht, die haben Juweliere ausgeraubt, der ist mit einem Wagen rein in den Laden, hat alles geklaut, der hat keine Ahnung, was der alles noch gemacht hat, der hat Drogen geschmuggelt, ihr Rucksack hatte der alles voller Gras. Also der hatte damit zu tun, schon in kleiner Jugend, das ist das, was er letztendlich zugegeben hat, aber später saß er bei den Hells Angels und was denn wirklich war, da hat er geschwiegen, scheinbar haben sie denen gesagt, jetzt schweigst du, du erzählst deiner Schwester nichts mehr, aber ich bin mir ganz sicher, der kennt Auftragsvergewaltiger, Auftragsschläger, der ist da immer noch mit drin verwickelt. Der sagt sowas wie, oh, ich bin Opfer. Und die Hells Angels sollen mich anstecken mit AIDS, damit ich sterbe und ich mache Selbstmord, dann hinterlasse ich einen Brief mit Namen, gehe damit zur Polizei. Und mein Freund, der ist eigentlich nur bei mir, wegen ihm. Also der sagt dann, der tut es so, als wenn er das Opfer wäre, wobei ich das Gefühl habe, die schicken mir die alle auf den Hals. Mein ganzer Computer ist gehackt, ich komme nicht einmal an Adressen, an Passwörter, irgendwie sind die Passwörter weg. Da geschieht in meinem Computer Sachen, ich komme nicht mal an Info ran. Ich gebe Sachen ein, ich kriege keine Ergebnisse. Und mein Bruder ist total der gute Hacker. Und es gibt auch wirklich sonst gute Hacker. Die wissen, die haben sich Nutten aus Polen bestellt, ja, irgendwie bestellt. Die haben sie irgendwie 16-jährige Mädchen, haha, schön, schön, schön, ich lade dich ein. Dann hat er dir da schön Hasch hingelegt, einen ganzen Arsenal an Alkohol, sie schön betäubt gemacht, dann irgendwie versucht, die durchzupoppen, um dann zu sagen, du Hure, hast mich ausgenutzt, hoffentlich wirst du gebankt. Also massenvergewaltigt. Und er sagt immer, er ist das Opfer, ja. Andere nutzen ihn aus. Dabei ist er der Krasse, ja? Und er brüllt einen ständig an, macht einen fertig, nie, nie, nie, nett. So als wenn man oft richtig fertig sein muss, dass man sich mies fühlt, als wenn man total irgendwas Schlimmes begangen hätte, obwohl man ständig als Frau, ich bin 50 Kilo schwer blond, 1,60, ich kann mich eigentlich gar nicht wehren, in keinster Weise, ich bin total alleine und werde hier attackiert von jeder Seite. Und was soll ich machen? Außer alle Namen preisgeben und hoffen, die bringen mich nicht um. Wie soll man denn da glücklich werden? Sie haben ja selber gesagt, einmal organisiertes Verbrechen und die jagen dir die ganze Nacht, Zeit nach. Was soll ich machen? Ja, umziehen, ausziehen und wegziehen und woanders dann natürlich anonym wieder irgendwo einziehen. Aber Sie könnten natürlich auch dem Vermieter einen Brief schreiben, dass Sie Nachschlüssel benötigen, weil Ihnen da welche abhandengekommen sind. Der wird Sie sicherlich darauf antworten, meine ich. Wohnungsschlüssel haben. Viele Vermieter haben das heimlich. Ja, heimlich, ja, eben heimlich. Der wird ja nicht sagen, ja klar, ich habe jetzt einen gefunden, können Sie haben. Heimlich heißt ja dann, dass er eigentlich jederzeit in meiner Wohnung hätte sein können. Das machen ja viele. Ist ja fast Normalität. Ja, ich kam mir auch schon oft gefilmt vor in dieser Wohnung. Schön, dass es Normalität ist, freut mich ja. Und wo hat man Privatsphäre? Vielleicht sollten Sie sich demnächst einfach eine Wohnung in einem Hochhaus nehmen, wo man nicht so einfach dran oder reinkommt. Wie bitte, wo man was? Wo man nicht so einfach reinkommt, Hochhaus, wo man nicht sehen kann, wer wo wohnt. Es gibt ja auch Häuser, da stehen an den Türen keine Namen dran. Das heißt, wenn Sie meinen, wenn man in Berlin einmal mit der Kriminalität hat zu tun, dann wird man die eigentlich nicht los, außer man verlässt die Stadt, ja? Es ist ja Berlin besonders kriminell. Es gibt ja noch andere Städte. Ich in Bielefeld, ich habe keine Sorgen damit, obwohl ich diese Webseite habe. Das hat ja schon angefangen, wo ich im Kinderheim war. Die haben mich dann an Andreas Wilke praktisch mit denen verkuppelt und die Mutter hat es mit dem Russen-Mafia zu tun. Die haben Frauen reihenweise ja praktisch reingelockt nach Deutschland von der Ukraine und dann haben sie die unter Drohung gesetzt und verkauft, den Pässe abgenommen, zusammengeschlagen, Telefonate geführt, Freier vermittelt, die unten da rumgefahren. Eigentlich waren das ja Opfer von Prostitution, Zwangsprostitution. Das kannst du gar nicht sagen, das ist irgendeine Schlampe, irgendeine Hure, das ist Opfer von Zwangsprostitution. Und damit hatte ich schon zu tun, da war ich 15. Wer hat das denn damals angezettelt? Wie hat das Ganze organisiert? Also das war die Familie Wilke. Und die hatten es mit Russen-Mafia zu tun. Das waren Russen, die Mädchen da. Der Oberzuhälter war ein Russe. Ich habe nie seinen Namen gewusst. Ich war zu jung, ich habe mich dafür nicht interessiert. Ich weiß nur, dass diese Familie Wilke, die hatten alle ihre Aufgabe. Die Mutter hat telefoniert, der Vater hat die gefahren, der Bruder hat die unter Drohung gesetzt. Ja, aber der wirkliche Zuhälter war, das waren Russen. Ich habe nur einmal den Zuhälter gesehen und der war organisiert. Der hat dann die Frauen verfolgt irgendwie und terrorisiert und Angst gemacht und eingeschüchtert. Was letztendlich auch bei mir passiert ist. Ich wurde ständig verfolgt von denen. Von Seiten fangen die an, mit mir zu reden, so als nach dem Motto, wir reden ja gar nicht. Du bildest dir das ein, ja, aber eigentlich bedrohen die mich, obwohl die drei Meter weiter sitzen. Und die bedrohen mich echt von Weitem. Nonstop um mich herum. Wie diese Schlangen, wie so ein Gangstalking, ja. Und die quatschen einen zu, die machen einen richtig irre im Kopf. Weil du weißt, was sie einen antun können. Das geht ja hin bis zum Mord. Von Vergewaltigung brauchen wir gar nicht zu reden. Wir wissen ja, wie sich so eine Vergewaltigung anfühlt. Ich weiß es zumindest. Und was danach resultiert, ja? Und was Drohung bedeutet, unter Drohung gesetzt zu werden. Wer soll es besser wissen als ich? Schlägereien, Schläge kassieren. Wer soll es besser wissen als ich? Und du wirst sie nicht los. Ich werde sie nicht los. Nonstop sind die da, ständig Angriffe. Und ich bin mir sicher, dass mein jetziger Freund, den ich gerade losgeworden bin, damit was zu tun hat. Das kam mir alles so dubios vor. Immer umso intensiver ich darüber nachdenke, sah das aus, als wenn er eigentlich ständig am Kotzen wäre und letztendlich zuschlagen muss. Der kriegt das halt nicht so gut hin, ne? Nimmt er denn Drogen? Er meinte nein, aber sein Bruder hat ihm mal irgendwie Amphetamine angeboten und diese Steroide, damit man Muskeln kriegt. Und er hat abgelehnt, so nach dem Motto, ich nimm's nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass er es nur in meiner Gegenwart abgelehnt hat. Was er wirklich macht, wenn er nicht in meiner Gegenwart ist, das weiß ich nicht. Sein ganzes Dorf nennt Cover, heißt das. Da wohnen nur Kriminelle, wirklich der ganze Dorf. Nur Knast. Er geht die ganzen Seiten im Internet durch. Wer sitzt. Wer wurde entlassen, wer wurde totgeprügelt. Der kennt die ganze Knastwirtschaft von Stettin. Und ich weiß nicht, was der wer der Mann ist. Ja, vielleicht sucht er ja Leute, die er anheuern kann und führt ein kriminelles Leben, wo er dann eventuell alle privaten Angelegenheiten auch auf diese Weise regeln will. Und das hat er sich vielleicht angewöhnt. Mhm. Das würde alles erklären. Das heißt, es gibt ja Menschen, die sich daran gewöhnen, dass sie irgendwelche Privatsachen und andere Dinge, geschäftliche Dinge, nur noch auf kriminelle Weise regeln. Ich glaube, der hat noch nie offiziell gearbeitet. Ich habe keine Arbeitsverträge von denen gesehen. Ich weiß, der hat für seinen Bruder, die haben gefälschte Führerscheine. Der hat Drogen geschmuggelt, soweit ich weiß. Sagt aber immer, er wüsste gar nichts davon. Der ist mit seinem Bruder auf Diebesfahrten gefahren. Das ist, was ich weiß. Der hat sich geschlagen, der hat mehrere Messerstechereien mitgemacht. Aber wirklich wissen, was der von mir wollte, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, der hat von meinem Bruder den Auftrag bekommen, mich zusammenzuschlagen. Ist fast immer so, dass diejenigen, die betroffen sind, ganz genau am besten wissen, wie sie da rauskommen, aber damit einfach noch ein bisschen zögern. Ich wüsste nicht, wie ich da rauskomme. Wahrscheinlich schon. Sie sagten ja selbst, sie suchen eine Wohnung. Aber dann in einer neuen Stadt? Und wenn ich da wieder umgeben werde von denen? Man wird ihnen nicht überall hinfolgen wollen. Man hat auch noch was anderes zu tun. Und was ist mit dieser Schizophrenie mit diesen Psychiatern, die ich brauche. Die sagen, ich bilde mir alles ein, es gibt keine Russenmafia, es gibt überhaupt keine Mafia, es gibt keine Drogen. Also wenn das irgendjemand sagt, nennen Sie mir den Namen der Person und ich kann die Person dann anschreiben und Ihnen das Gegenteil beweisen. Ist doch kein Problem für mich, ich habe das öfters getan, weil diese Leute meistens selber geistesgestört sind. Diese Psychiater. Ja sicher, wenn Sie da irgendjemand belästigt von dieser Sorte Leute, egal ob Sie sich Psychiater, Psychologen oder Amtsleute nennen, dann brauche ich deine E-Mail-Adresse und dann können die angeschrieben werden. Bei mir kommt keiner mich belästigen. In meiner Situation. Ja, und meine Aussagen wären ja noch ganz anders. Ich weiß über die Folterung von Kindern Bescheid. Dass Polizei, in einem Fall war es ein Polizist, die eigenen Kinder laut Mutteraussage dazu benutzt, dass Kinder getötet werden. Rituell. Ja, naja, ich will ja nicht wissen, was mir alles angetan worden ist unter Drogen. Und ich habe sogar das Gefühl, dass es schon im Heim stattgefunden hat. Ich hatte so komische Träume, ja. Und da diese Betreuer mitunter mit der Psychiatrie zusammengearbeitet haben, die kommen ja an Valium, die kommen an Drogen. Die Mafia wanderte da, also die Dealer wanderten da ein und aus. Ich will nicht wissen, wie oft ich da schon unter K.O.-Tropfen gestanden habe, ja. Ich bin eigentlich total geschändet, von oben bis unten. Ich will gar nicht wissen, wie viele Männer über mich hergefallen sind. Wie oft ich vergewaltigt bin, ich habe keine Ahnung. Gibt es irgendein laufendes Verfahren oder sowas wie Wohnungsräumung? Gibt es da irgendwie Post? Nein, noch nicht. Ist noch nichts in den Haus geflattert. Ich kann Ihnen was anbieten. Ich komme ja nicht an meinen Briefkasten. Ja, also. Vereinbaren Sie mit dem Vermieter, dass er Ihnen eine andere Wohnung suchen soll oder empfehlen soll und Sie wären dankbar und ziehen aus. Das Einfachste. Und er soll Ihnen nach Möglichkeit Nachschlüssel besorgen, sonst müssen Sie zum Schlüsseldienst gehen und fragen, ob Sie dort ein gebrauchtes, altes, günstiges Schloss zum Zylinder kriegen. Und die Glasscheibe ISO-Verglasung kostet ungefähr 100 Euro. Ich habe kein Geld. Ich kann mir nicht mal meinen Ausweis besorgen, weil ich... Machen Sie Gardine vor. Gardine vor. Vielleicht noch ein Gitter. Sie bekommen ja irgendwo auch noch Plexiglas. Oder Glas können Sie auch vom Glaser noch besorgen. Erstmal zum Draufkleben. Aha. Es gibt ja auch Glaser, die auf der Rückseite diesen ganzen Müll sammeln. Da sind ja meistens wunderschöne Glasscheiben drin, die noch heile sind, die man draufkleben kann. Sie haben mir das letzte Mal dieses Weglaufhaus empfohlen. Villa Stickler in Berlin. Ich kenne das nicht. Sie hatten davon gesprochen. Ach, Sie kennen das nicht. Und wieso machen Sie alle Fälle öffentlich? Ich mache nicht alle, aber die meisten öffentlich. Warum? Und warum? Um diesen kriminellen Menschen, die dafür verantwortlich sind, zu zeigen, was sie angerichtet haben, so etwa. Das ist sowas wie, wenn jemand aus Protest Flugblätter verteilt, bloß ich mache das eben mit dem Internet. Ich mache es so, dass man gleich sehen kann, wie authentisch das ist. Ich hätte ja, am liebsten hätte ich ja ein Auto und eine Kamera zum Rumfahren, aber ist ja alles viel zu teuer. Es kann ja auch nicht jeder zu mir kommen für ein Filminterview. Deswegen habe ich so gemacht, anstatt zu filmen, wird ganz einfach das ohne Bild gemacht. Dann wird die Tonspur veröffentlicht, das ist etwa das Gleiche. Das ist sehr schnell gemacht, das ist einfach und man hat eine gute Qualität, sich von einer Person mal etwas erzählen zu lassen, ja? Was erreichen Sie dadurch? Niemand versucht, mich irgendwie zu bedrohen oder zu belästigen. Die meisten Leute haben eher Angst, dass ich komme und eine wahre Aussage mache. Weil sie wissen, dass sie mich nicht für dumm verkaufen können. Und wie kamen Sie dazu, das zu machen? Es kam irgendwann 2010 etwa, wo man wahrscheinlich noch versucht hatte, mir weiszumachen, dass ich mit meinen Aussagen wohl Unrecht hätte. Und ich hatte mal geguckt, wie viele Leute gibt es denn noch, denen sowas passiert ist. Es war Alpha. Im Allgemeinen war es eigentlich bloß eine Ermittlung. Sie sind ja selber mal irgendwie in Schwierigkeiten geraten, ne? Man hat versucht, mich zu erpressen. Ich sollte einen Geldkoffer auf dem Parkplatz abstellen und dann sollte ich mein eigenes Diebesgut zurückbekommen, das man mir im Beisein der Polizei gestohlen hat. Mit Auto. Und die Polizei sollte als Vermittler auftauchen. Ich sollte Geld bezahlen und das Auto sei gar nicht gestohlen. Dann wurde ich aufgefordert, Geld auf dem Parkplatz abzustellen. Dann soll ich bei einem Polizisten anrufen und der sagt mir, wo das Auto ist. Also sind Sie von der Polizei praktisch erpresst worden? Nee, die waren da einfach mit in dem Netzwerk mit drin, als Helfer. Mhm. Und von wem wurden Sie erpresst? Früherer Vermieter. Der hat eine Organisation an, oder? Also der arbeitet vermutlich mit Freimaurern zusammen, mit Politikern auch, das weiß ich ganz genau, und hat geforscht, wo ich angeblich Schulden hätte und meinte, ich müsse mal so richtig bestohlen werden und wenn ich meine Schulden bezahlt hätte, dadurch, dass ich einen Geldkoffer abgelegt hätte, dann hätte ich erst wieder Recht auf mein Eigentum. So ungefähr war es geplant gewesen. Es war ja ein Kellerlager, das ausgeplündert wurde und keine Wohnung. Mhm. Ein Auto wurde gestohlen und mein Lager wurde ausgeplündert. Und das alles sollte ich wiederbekommen gegen Erpressungsgeld. Und haben Sie das Erpressungsgeld gegeben? Nein, habe ich nicht, aber ich habe die Telefonate aufgezeichnet und das war sein großes Pech. Das Komische ist, dass mein Vermieter ja auch Anwalt ist und die über mir, die sich immer so beschwert, die ist auch Anwältin und ob sie mit den Freimaurern zu tun haben, weiß ich nicht, aber hier wohnen an sich irgendwie komische Leute, ja. Und mein Keller war dann auch irgendwann leer, die ganzen Möbel waren weg. Ich wurde bombardiert mit Briefen, mit wie laut ich sei, also ich mache die Tür zu laut zu, dann kommen die schon, beschweren sich. Warum das alles stattfindet, ich weiß es nicht, womit es angefangen hat. Ja, wahrscheinlich weiß man, dass sie da irgendwie kriminelle Verbindungen haben und möchte so jemanden da nicht wohnen haben. Was heißt denn, bei Ihnen waren Möbel weg? Wurden Sie hat an sich angefangen, da hatte ich meinen Freund noch gar nicht. Das war völlig, da war noch alles in Ordnung. Da war ich nur im Bundeswehrkrankenhaus, in der Psychiatrie und auf einmal war da alles zu laut. Ja, das reicht. Wenn Sie in der Psychiatrie waren, ist es für manche Leute schon zu viel. Sie wurden auch bestohlen? Naja, bestohlen. Ich habe einen Keller, der war leer, der war offen und ich habe meine Möbel da reingestellt, weil ich letztendlich keinen eigenen Keller hier habe und meine Möbel ja irgendwo hin mussten und da war Platz, da war ein leerer Keller. Ja, und dann war auf einmal alles weg. Wer das weggeschafft hat, weiß ich nicht. Der Vermieter natürlich, wer sonst? Ja. Also versuchen Sie erst einmal den zu fragen, normalerweise kümmern sich solche Leute auch darum, dass wenn ein Mieter ausziehen will, dass sie den unterstützen. Das heißt, er soll ihnen vielleicht mal einen Tipp geben, wo sie hinziehen können. Aber dann werde ich ja in ein neues Haus kommen, wo genau das Gleiche sich abspielt. Weiß ich nichts von. Das hängt ja auf dem Haus ab. Und da sollte natürlich nicht auffällig sein. Man sollte also nichts erzählen, man sollte auch nicht auf andere Aggressionen reagieren. Wichtig ist, dass sie niemals auf andere aggressive Leute reagieren. Da muss man als klügerer sofort sich der Situation entziehen, weil nämlich der Streit später bei diesem betrügerischen Gerichtsverfahren enden könnte und das ist einfach zu teuer. Das ist das Problem. Sie bekommen ja nicht einfach ihr Recht, bloß weil sie Recht haben. Jetzt habe ich davon gehört, dass es Leute in die Forensik kommen, weil sie ihre Rechnung nicht bezahlen oder weil sie jemanden mit einem Einkaufswagen anrempeln oder. Das war ein bisschen anders. Wie bitte? Das war ein bisschen anders. Da gibt es ja nun Fälle, wo vielleicht mehr Beschwerden sind oder irgendwas. Forensik ist schon ein Problem, aber vielleicht hatten sich da auch zwei Leute gestritten und eine Person war vielleicht ein bisschen zu grob geworden. Das kann ich nicht beurteilen. Aber normalerweise ist ein kleiner Kern Wahrheit mit dabei. Ein kleiner Kern. Oder es gibt eben jemanden, der jemanden verleumdet. Wenn man sich streitet und die andere Person lügt, dann ist das natürlich eine Gefahr. Dieser Gustav Mollert war doch auch in der Forensik, wie viele Jahre. Ja. Also das war ja total der Justizskandal. Sowas geschieht eigentlich ganz oft. Nein. Das ist einer der harmlosesten Fälle. In der Forensik und in den Psychiatrien werden die Menschen zum Teil zu Tode gefoltert, sind 20, 30 oder 40 oder 50 Jahre drin, bis sie sterben. Das ist ein Skandal. Wenn jemand nach 7 Jahren gesund und munter rauskommt, ist das eine Kleinigkeit im Vergleich. Naja, davor habe ich Angst, dass ich letztendlich noch irgendwie mit dem Gericht in Ich wäre oft in der Psychiatrie und ich weiß, die werden da zu Tode. Die kommen da zu Tode, tot unglücklich. Die sind da mitunter total, ja, immer Sozialhilfe, immer Pillen, immer an Betreuung, ja. Wir müssen sich erstmal aus dieser Situation raushelfen und nicht so aufgeregt sein. Denn wenn sie solche Dinge erzählen wie jetzt, dann ist es leicht, ihnen da irgendetwas zu unterstellen. Wichtig ist, dass sie sich mit der Vergangenheit gar nicht beschäftigen. Sonst könnte es noch sein, dass jemand recht hat. Sie werden ja wirklich verwirrt. Das heißt nicht, dass sie etwas Falsches sagen, sondern dass sie da sozusagen in einer Situation gefangen sind und sich daraus nicht befreien können. Und wer kann mir da helfen, mich zu befreien? Sie selbst brauchen doch bloß diese Erinnerungen fallen lassen. Immer wieder schön wegziehen, Arbeit sich suchen, bis sie irgendwann Ruhe vor diesen Leuten haben. Und wenn sie irgendwann in einem größeren Alter sind, da wird man sie wahrscheinlich gar nicht mehr ansprechen, wenn sie vielleicht mal 10 Jahre älter sind. Was meinen Sie, was mein Freund wollte von mir? Interessiert mich gar nicht. Aber mich interessiert das, ich wüsste es gerne. Also besorgen Sie sich einen Schlüssel, sehen Sie zu, dass Sie immer das dringlichste Problem zuerst lösen und lassen solche alten Dinge fallen. Leute, mit denen Sie da, die eventuell in kriminellen Vierteln leben oder kriminellen Dörfern, die sollte man vergessen. Ja. Normalerweise erwarten die anderen Leute immer, dass man sauber ist, dass die Wohnung aufgeräumt ist, dass man Arbeit hat. Fertig. Und dass mit meinem Bruder? Nicht dran denken und nicht mitsprechen. Kontakt abbrechen. Ja, sicher. Kontakte abbrechen, wenn die Leute bei Hells Angels sind. Dann sieht's ja, wenn die Leute in den Knast gehen, sieht es ja so aus, als ob sie einer von den Leuten wären, die mit in den Knast gehören. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ja gut, vielen Dank, Sie haben es aufgenommen, ne? Ja. Das heißt, Sie haben alle Namen für den Fall, dass ich sterben sollte. Normalerweise kann man immer noch telefonieren, wenn irgendwo ein Brief auf den Tisch liegt, Sie sollen zum Psychiater kommen, sich untersuchen zu lassen, ne? Besorgen Sie sich eine Vorsorgevollmacht, informieren Sie sich bei den Vereinen in Berlin, da gibt es genug Vereine und so weiter und so weiter. Dieses Weglaufhaus. Nein, im Werner Fußzentrum, steht im Internet. Ach ja, Werner Fußzentrum. Kann man sich auch helfen. Diese Patientenverfügung. Ja, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, bei jemand anderes hinterlassen und sich dort mal mit den Leuten unterhalten. Die treffen sich ja auch irgendwann mal. Dann gibt es noch Bundesverband Psychiatrieerfahrener und vieles mehr. Und dieses KVPM? Geben auch Ratschläge. Und wird man denn von den Phentologen belagert? Nein. Es gibt nichts, was Schlimmeres ist als politische Parteien. Die Scientology-Organisation ist von all diesen Organisationen im Vergleich die harmloseste. Zusammen. Weiß ich nicht. Kann ja sein, dass alle Leute haben irgendwie und irgendetwas mit jemandem zu tun. Aber ich kenne persönlich keinen bösen Scientologen. Ich kenne nur verbrecherische Politiker, verbrecherische Polizisten und verbrecherische Staatsanwälte. Mhm. Und so weiter und so weiter. Okay. Ich muss jetzt Schluss machen. Tschüss. Tschüss.